Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Gassner und endlich mal wieder eine Folge im Netz stimmen. Diesmal mit der Heike Bauer, ich glaube aus Zürich, gell? Genau. Aber das erzählst du uns gleich. Heike, wer bist du und was machst du? Ja, hallo zusammen. Erstmal vielen Dank, Oliver. Schönes neues Jahr für alle. Das kann Oh man auch ja. sagen. Ich glaube, es Genau. ist meine erste Netzstimmensendung in diesem Jahr, meine ich. Zumindest kommt es mir so vor. Alles wird Ja. gut, diese von der Fängt Abwehr. optimal an. Genau. Ja, was mache ich? Also ich bin in zwei Bereichen unterwegs. Das eine ist digitale Strategie, die ich entwickle für KMU, eigentlich in der Schweiz. Und das zweite Standbein, was eigentlich jetzt immer größer, immer aktueller wird vor allem, ist die neue Arbeitswelt, ist New Work in dem Bereich. Und ja, das sind zwei große Themen und bei letzterem, glaube ich, hatten wir uns dann mal. Genau, jetzt bevor wir zu dem Thema kommen, wo wir uns auf LinkedIn schon irgendwie, ja, nicht duelliert haben, aber so gegenseitig ein bisschen gepikst haben. Digitalstrategie, ich finde es ja immer so, das ist so wie ich mache Internet, ja. Was sind denn da so aus deiner Sicht so die, wie soll man sagen, die Herausforderungen, die Problembereiche, die Schmerzpunkte, auf die du am ehesten stößt und wo du am ehesten sagst, das müssen wir als allererstes angehen. Du, das kann ich eigentlich pauschal gar nicht sagen, das ist ganz unterschiedlich. Im Moment ist es ganz klar die Situation, dass viele KMU vor allem sich umstellen müssen. Ne? Jetzt wieder mit dem Lockdown, dass Geschäfte zu sind. Ich habe halt sehr viele Kunden dort im Event- und Restaurantbereich, womit mir natürlich, ja, genau. Es ist im Moment mein Brotjob, von da ab her auch nicht so spannend. Also für mich ist es ja, im Moment auch wieder wirklich eine spannende Zeit, in Anführungszeichen, das hätte ich mir jetzt zum zweiten Mal sparen können. Anyway, aber für die ist es halt wirklich jetzt die Umstellung einfach, dass sie überhaupt mal wissen, wo starte ich jetzt, wo kann ich am besten meine Zielgruppe abholen, wie kann ich überhaupt meine Produkte oder meine Dienstleistung an den Mann bzw. an die Frau bringen. Und das ist eigentlich so der Hintergrund. Also die ganze Customer Journey abzubilden, die Touchpoints, auch die verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen mit den Social Media Plattformen, dass ich aber auch nicht alles nutzen muss, soll und kann. Ne? Also Also wie man muss nicht TikTok, oder? Man kann TikTok. genau. Ich habe immer die gute Ausrede, ich kann das machen, weil ich muss das ja vorher abchecken für meine Kunden gegebenenfalls. Ja. Das alles sind halt oftmals viel Zeitfresser, aber es macht keinen Sinn, dass ich alle möglichen Plattformen halbherzig und halbbatzig, wie man schon sagt, in Deutschland bespiele und nichts vernünftig mache. Das ist, glaube ich, bei vielen das Problem, dass sie gar nicht wissen vor Überangebot und vor tausend Beratern, die dir alles irgendwie aufdrücken wollen und mach jetzt noch irgendwie ein iPod und mach YouTube und mach TikTok und mach Facebook und mach LinkedIn und mach weiß nicht was. Genau, geht nicht, ist logischerweise beim kleinen, also beim kleinen, beim KMU gar nicht möglich, Ressourcen nicht habt. Und natürlich in der jetzigen Situation, wie kann ich am besten auch mit den ganzen Google-Tools, von denen halt auch viele gratis sind, finanziell die Situation überbrücken, weil ich das Budget gar nicht habe, großartig, um da Marketing zu machen. Ne? Da Ja, weiß aber die. da kann man schon relativ viel, also mit freien Tools kann man relativ viel machen. Man braucht nicht immer das super-duper SEO-Tool und nicht immer das super-duper Posting-Tool. Und also ich bin auch ein großer Fan von händischem Posten, ja, also in die Plattform selber gehen, weil man dann immer sieht, was tut sich da gerade und was ändert sich da gerade und wie reagieren die Leute. Das ist ja alles immer Gut, ein SEO bisschen. ist jetzt schon mein Bereich halt. Das Erste ist natürlich, die Grundlage ist klar, dass du eine saubere Seite haben musst, eine gute Seite und die entsprechend in der Suchmaschine gefunden wird halt, ne? Ich bin ja auch als Referentin unter anderem beim Bildungszentrum Zürichsee im Modul der Text da im Bereich SEO und bilde dort eigentlich auch die Grundlagen, also alles, was roundabout um Google, um Suchmaschine herum wichtig ist, ne? Was dort wirklich Ranking-Faktoren sind, damit du nicht an Position 1, aber jetzt mal erzählen wir. Bringe ich auf Ich Platz. bring auch jeden in Google auf Platz 1 für Ja. Wunschbrumpf, Tralala, ja. Also nein, für Mit den dem Budget. Keyword aus und mit dem Keyword bringe ich den auf Platz 1, kein Problem, ja. Aber das ist ja unser. Was wird so vielleicht, um das abzuschließen, weil die vielen Berater, die gibt es ja in der Tat ja auch beim Thema New Work, da gibt es ja einen ganzen Zoo von Leuten, ohne das jetzt abwerten zu wollen, aber und das ist, glaube ich, so ähnlich. wie mit der digitalen Strategie. Jeder versteht was anderes drunter. Aber vielleicht holen wir uns jetzt noch einen finalen Texttipp ab. Was ist der, also du siehst ja, es geht ja allen uns so, bei dem, wo wir uns auskennen, da sehen wir den Hauptfehler, den Leute machen. Was ist der Hauptfehler, den Leute bei Webseitentext aus deiner Sicht machen? Der Hauptfehler, ich kann es hier gar nicht im Großen und Ganzen sagen. Ich glaube, das größte Problem ist gar nicht mal an den Texten. Das größte Problem ist, dass sie die wichtigsten Bereiche nicht wissen. Also vor allem ab diesem Jahr nochmal Point on mobilfähig. Die Seite muss fully responsive sein. Das heißt, es reicht nicht, wenn ich die auf dem Smartphone sehe, muss ich anpassen. Und da muss ich natürlich ganz klar auch für den Nutzer schreiben und nicht für mich. Ich kann nicht sagen, ich habe einen tollen Text, weil ich mich damit super darstelle. Und dann, das bringt nichts, weil dann kann ich niemanden auf die Seite bringen. Ich darf nicht meine Sprache mit dem Kunden sprechen, sondern ich muss seine sprechen. Und ich habe jetzt im letzten Jahr, das ist mein größter Erfolg letztes Jahr, ich habe den Erfinder des Wortes kundisch ausfindig gemacht. Das ist Walter Romano, der wohnt in der Nähe von Wien. Jetzt habe ich mir das Jahr nicht gemerkt. Ich glaube 1997 oder so hat er diesen, also ich habe einfach online geguckt. Ich gehe davon aus, dass niemand vor den Online-Zeiten auf die Idee gekommen ist, zu sagen, Deutsch, kundisch, kundisch, Deutsch. Ja? Und er hat eben festgestellt, er hat so, ich glaube, der berät so Bauhandwerker, sagen wir mal. Ja? Und ich weiß nicht, wenn man schon mal mit Bauhandwerkern kommuniziert hat, dann weiß man, man versteht hier überhaupt nicht. Mhm. Ja, also, ich will jetzt kein Beispiel machen, sonst dauert es zu lange. Aber manchmal weiß man gar nicht, was, muss man sagen, und auf Deutsch, ja, also oder auf Schweizerdeutsch, was willst du von mir, ja. Und da hat er dann entdeckt, dass er den beibringen muss, kundisch zu sprechen. Walter Romano bei Wien, kann man googeln, der hat eine Webseite, die sieht auch so aus, als wenn sie von 1997 wäre, das ist aber gar nicht, ich finde das sympathisch, ja, weil weiß man, die Leute waren da, bevor der große Hype kam, aber wie auch immer, das ist ganz wichtig, ne, dass ich das so beschreibe, wie der Kunde es sucht und nicht so, wie es heißt. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Rauchwaren. Rauchwaren sind Pelze, ja, mhm. Und nur Pelzhändler nennen Pelze Rauchwaren. Mhm. Ja, inzwischen, wenn man Rauchwaren sucht, findet man auch Tabakkram und Liquidkram und so. Aber ursprünglich Rauchwaren sind ursprünglich Pelze. Und jemand, der Rauchwaren sucht, das ist ein Pelzhändler. Ja, und niemand würde sagen, ich möchte eine Jacke aus Rauchwaren. Man ist sowieso nicht vegan, machen wir sowieso nicht mehr, ne? Aber auch Rauchwaren, Polyvinyl oder so, würde keiner googeln, sondern würde sagen Kunstpelz. Oder so, ja, auch wenn es irgendwie anders heißt. Du musst wirklich schauen, wie der potenzielle Kunde suchen würde, nach was der sucht und ihm relevante Inhalte bieten. Das ist bei den ganzen Social Media so und das ist natürlich vor allem auf meiner Webseite so, die im Prinzip kurz und knackig meine Dienstleistung, mein Produkt oder was auch immer ich irgendwie ausstellen würde. Genau. Ja. Haben wir das auch schon geklärt, wie SEO geht? New Work, das ist ja, also wenn ich jetzt sagen würde, Frau Bauer, definieren Sie doch mal New Work. New Work ist eine Haltung. Gut, vielen Dank, liebe Leute. Also, ja. Schönen Tag. Schönen Tag noch. Ja, also, ich höre dir zu. Ja, finde ich gut. Es gibt eigentlich für mich den ganz klaren Unterschied halt zwischen den beiden Bereichen, die ja sehr oft durcheinander geworfen werden. Und ich darf das gerne überlegen. Ich habe das auch nicht selbst mehr ausgedacht, sondern wirklich diese wunderschöne Formulierung oder Ausschreibung ist von der Katja Schwedhelm von der Kaleidoswar Hochschule. Das eine ist wirklich halt die Arbeitswelt der Zukunft, die neue Arbeitswelt. Die ist entstanden aus der digitalen Transformation oder durch die Digitalisierung. Was ist die Konsequenz? Und das andere ist New Work und das ist die Haltung, die Fridtjof Bergmann Ende der 70er, Anfang der 80er die New Work-Bewegung, die er ins Leben gerufen hat, mit dem Hintergrund der Haltung. Er selbst war Philosoph, hat also einen anderen Background als das, was wir heute als New Work einpacken in dieses große Paket, wo es ja eigentlich mehr um eben digitale Transformation, neues Arbeiten. So, jetzt passiert das, was bei unseren live und ungeschnitten Gesprächen immer passiert, es wird nicht rausgeschnitten, Sekunde. Und was? Kommt jetzt. Was, ne? Okay. Hi Michael, du könntest du im Stündchen nochmal anrufen. Ich bin gerade im Live-Interview sozusagen. Ja, danke dir, bin da. So. Das mache ich aber auch immer, um zu beweisen, wie selten bei mir das Telefon klingelt. Ja, Okay. gut. Ja, Fridtjof Bergmann, eben. Also tu, was du wirklich, wirklich willst. Ne? Und diese Idee, dass ich sage, ich habe, also ich fasse mal, ich versuche mal, ich habe mal ein Kapitel als Ghostwriter über New Work geschrieben. Jetzt versuche ich das mal aus dem Kopf zusammenzufassen. Es gibt drei Arten von Arbeit nach Bergmann. Es gibt Lohnarbeit, ne? Also Sachen, die ich einfach mache, weil der Bäcker bezahlt werden will. Dann mache ich, was ist das zweite? Also ja, genau, das dritte ist sozusagen so ein bisschen Arbeitstausch, ne? Also das, was man so ein bisschen die Idee hat beim echten Coworking Space, der eben nicht nur eine Bürogemeinschaft oder sowas ist, sondern wo die Leute sich gegenseitig. Also nee, genau, das zweite ist dieses Coworking, also dass ich sozusagen Leistungen tausche, ne? Also dass ich, der eine hilft mir bei dem Projekt, ich helfe ihm bei dem Projekt, aber eben dynamisch und nicht in einer festen Organisation. Und das dritte ist sozusagen diese Maker-Geschichte, also dass ich sozusagen bestimmte Dinge einfach selber herstelle, also vom Selbstanbau von Möhren oder vom Halten von Hühnern. Ja. Über 3D-Druck, wo ich mir über 3D-Druck hier so einen Handyständer oder irgendwas selber herstelle, sage ich jetzt Ja, mal. hat es ein Ja. bisschen angepasst. Es geht im Prinzip wirklich halten. Das ist das, was ich jetzt auch immer versuche, immer mehr umzusetzen. Also es ist halt schon eben der Brotjob, ganz klar. Das sind diese drei Säulen, die dann so aufgeteilt werden sollen. Dann ist es Selbstversorgung. Ah ja, Dass genau. ich wirklich auch mal wieder zurückkomme ein Stück weit. Und das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich jetzt auf den Acker gehe, aber vielleicht trotzdem. Und das ist bei ganz vielen auch wirklich ein Bedürfnis. Ich habe mit vielen Managern in den letzten Monaten gesprochen, auch CEOs oder überhaupt in leitenden Positionen, Leute, die eigentlich jetzt schon seit sehr vielen Jahren nur unterwegs sind, Führungsrollen, die gesagt haben, boah, ich würde so gerne mal wieder haptisch was machen. Na, wirklich was anfassen können, mit Holz arbeiten, ist auch ein Hintergrund, wo ich jetzt gerade dran bin, was mir auszuspinnen, einen Businessplan zu erstellen für ein Coworking-Projekt. Aber das ist ein anderes Thema. Und das andere ist wirklich adäquater Konsumverzicht. Da müssen wir uns ganz bewusst drüber werden. Eben, ich habe sehr gehofft, dass dieses 2020 das bei ganz vielen antriggert. Habe auch noch Wetten laufen, habe so ein bisschen das Gefühl, ich verliere die, weil vielleicht doch nicht so ganz das rausgekommen ist, aber dass wir wirklich jetzt vor allem im Zusammenhang mit dem Klimawandel, und da müssen wir uns auch klar sein, dass das nicht weg ist durch Corona, sondern und auch nicht dadurch, dass wir jetzt mal irgendwie halt ein paar Monate unfreiwillig in dem Lockdown waren und auf große Reisen verzichtet haben. Wenn ich vielen zuhöre, die jetzt schon planen, was nach dieser ganzen Pandemie machen, kriege ich Bauchschmerzen, weil dann muss ich dann leider sagen, viele haben doch nicht das vielleicht so verstanden als Zeichen, wie es zum Glück auch viele in meiner Bubble vielleicht auch sehen, ne? Die gesagt haben, ja, das ist mit ein, vielleicht sollten wir es auch mal als Zeichen merken, hey, wir können nicht alles machen mit unserer Welt, wie wir das gerade so wollen, ne? Aber jetzt. Also, ich habe jetzt gehört, ich höre ja viel zu viele Podcasts, die dann immer so in Bergen anschwillen und dann irgendwann mache ich genervt mal wieder die Hörliste leer, dass in China der CO2-Ausstoß jetzt schon wieder auf dem Level ist, ja, wie vorher. Ja. Also, wir haben eine kleine Bremse gehabt, aber wahrscheinlich eine global irrelevant kleine Bremse. Und es war wohl 2008, 2009, wie wir uns erinnern, gab es da ja auch so Reisesperren und so, ja, als da gab es ja jetzt keine Pandemie, aber die Firmen hatten einfach plötzlich das Gefühl, sie haben kein Geld mehr und haben dann gesagt, so, jetzt keine Dienstreisen mehr, ja, ich habe Hotels gesehen, die haben geweint, ja, also weil, ja, also wir hatten unsere Events immer in einem Holiday Inn und die haben gesagt, hier ist leer, ja. Und wir haben dann eben noch Events gemacht und die waren uns sehr dankbar. Als dann wieder lief, haben sie uns dann rausgeschmissen mit unserem Event. Aber das war, weiß man dann, merkt man sich, ja. Aber Sind wir wirklich, also ich wünsche es mir ja auch, ja, dass sozusagen ein gewisser Reset stattfindet, dass man sagt, also zumindest, dass man sagt, okay, das, was ich vorher gemacht habe, das brauche ich nicht mehr. Ja? Dass ich mir jetzt vielleicht auch überlege, also bisher habe ich halt, bin ich nach Stuttgart immer gefahren, wenn ein Kunde was wollte. Ja? Aber dann könnte ich eigentlich in Zukunft auch sagen oder zumindest als Option anbieten, sage ich, hören Sie her, sparen Sie 300 Euro, ja, dann oder 400 oder was auch immer. Also ich will mich jetzt nicht festlegen, nicht, dass mich einer zitiert. Und dann machen wir das digital. Ja, dann brauchen Sie nicht. Oder ich sage, dann kommen Sie halt am Bodensee, ja, aber machen Sie eine Fahrgemeinschaft. Genau, das ist der Punkt. Und ich glaube, das geht auch gar nicht da unbedingt jetzt um Stuttgart und bei dir zu Hause. Es geht wirklich halt um diese Businessreisen. Und ich glaube, das ist jetzt schon doch vielen aufgefallen. Und das wird dann im Endeffekt auch wieder ein kleiner Bereich sein, aber trotzdem schon mal wieder ein Anfang. Und dass man sieht, okay, das muss nicht unbedingt sein. Und das sind bei vielen ist es ja auch dieses Status-Ding. Das ist ja genau eine von den Blockaden, die ich nach wie vor in der Arbeitswelt sehe oder in diesen Blockaden des Wandels, dass viele halt ihren Status irgendwo halten wollen, der gar nicht zu halten ist, der auch keinen Sinn macht, der auch wirklich heute auch gar nicht mehr gesellschaftsfähig sein dürfte, dass man sich darüber definiert, eben wie oft ich jetzt irgendwelche Businessreisen mache oder was für ein Auto ich fahre oder sonstige Sachen. Da sollten wirklich jetzt inzwischen andere Sachen im Werteverständnis nach vorne geschoben werden. Ja, ein Klassenkamerad von mir ist Zahnarzt, der ist jetzt auch mein Zahnarzt und mit dem ich gehe immer, nachdem er mir an den Zähnen rumgebohrt hat, gehe ich immer essen. Seitdem mache ich 99% meiner Bohrungen ohne Betäubung. Ja, tut zwar kurz weh, aber ich kann dann danach mit ihm essen gehen. Ja. Eine reine Atemtechnik. Also klar, bei einer Wurzelbehandlung habe ich dann auch gesagt, Volker, ich glaube, das atme ich nicht mehr weg. Und dann hat er gesagt, ja, das glaube ich auch nicht. Da pieksen wir kurz. Ja, das Thema. Also wir verhandeln das dann. Ne? Einmal hat er vergessen, dass er noch etwas Schmerz hat. Also wie auch immer. Und dann waren wir am Diskutieren über Corona. Er war da auch so ein bisschen so mittel. Ja, so fand vielleicht manche Dinge übertrieben. Aber das war, glaube ich, auch im Mai oder keine Ahnung. Wir waren auf jeden Fall im Restaurant, also waren die offenbar wieder auf, dann war es Mai und saßen draußen. Auf jeden Fall sagt er dann, ja, und da guck mal, Daimler, die ganzen Autos stehen jetzt auf Halde. Und vorher hat er aber auch gesagt, ja, wir brauchen ja gar nicht so viel. Dann sage ich, merkst du gerade, dass du jetzt gerade dich über zwei Sachen gleichzeitig beschwert hast, die nicht zusammenpassen? Und dann habe ich gesagt, Volker, wenn die Autos da noch stehen auf dem Hof, dann hat sie offenbar keiner dringend gebraucht. Genau. Ja, also ich meine, ich fahre jetzt gerade so ein Auto bei der nächsten größeren Reparatur, jetzt hat es nochmal eine Batterie gekriegt, ja. Aber bei der nächsten größeren Reparatur packe ich die Schrotflinte aus und erschieße es am Straßenrand. Ne? Also es ist dann einfach, ja, ich habe es dann halt einfach runtergefahren. Ne? Und dann brauche ich halt ein neues, ja. Und dann muss ich mir aber auch überlegen, was kaufe ich mir, ne? Wenn's ja, eben die Frage ist, brauchst du ein neues? Das ist genau das. Das ist genau ja, das wir sind hier auf dem Land, wir sind vier Personen mit Führerschein und haben zwei Autos. Ich finde, wir machen das bisher ganz gut. Wenn nicht Corona wäre, wären sogar zwei Autos knapp. Ne? Mhm. Also hier auf dem Land, du kommst halt einfach, also wenn du da Sachen per ÖPNV machst, dann brauchst du für alles zwei Tage. Ja? Also es ist nicht wie in Zürich, wo ich mich kurz in die Bahn setze und dann mit dem Flieger abhebe oder kurz in die Bahn setze und bin dann in Stuttgart. Ich muss hier erstmal, also ich müsste eine drei, also ich fahre, was weiß ich, 15 Minuten zum Bahnhof oder 45 Minuten zum Bahnhof. Ja, also ich wäre, ja, klar, kann ich machen, aber auch nicht immer. Ich fahre nicht immer 45 Minuten zum Bahnhof, sondern der Bus fährt halt nur alle zwei Stunden. Was ist, wenn man dann vielleicht mal neu denkt? Ein Konzept mit Mobile Sharing. Wir haben das hier unter anderem, dass man mit der Infrastruktur unterwegs mal guckt. Halt eben. Es ist immer die Frage, gucke ich jetzt von meinem Fenster, von der einen Seite oder überlege ich jetzt mal im großen Big Picture? Ja, geh mal zu einem, ist alles durchdacht, geh mal zu einem Carsharing-Unternehmen und sag, stellst du mal bitte zwei Autos in einen Ort mit 5000 Einwohnern? Und dann guck mal, wie die dir ins Gesicht lachen. Ja, also wobei mein Sohn arbeitet jetzt also als Nebenjob. Der arbeitet bei einem Elektroauto-Carsharing-Dingsbums. Ja, Und die werden jetzt hier eine Station machen. Aber das ist auch eine regionale Firma und es ist nicht irgendwas mit Nau hinten oder mit, ja, also nichts, wo eine große Firma dranhängt, sondern das ist sozusagen ein Familienbetrieb, der hier in der Region Leih-Elektroautos macht. Ja? Und das muss ich mir dann angucken, ob das skaliert. Das skaliert dann statt dem dritten Auto wahrscheinlich bei 4 Erwachsenen, also oder bei vier Nutzern, aber statt dem ersten gar nicht und statt dem zweiten nur optional. Ja, natürlich, auch unser Auto steht zu 90%, aber steht dann halt an einem Arbeitsplatz oder an der Schule. Ne? Aber da gar nicht, das ist, also auf dem Land sind alle Dinge von Datendurchsatz oder sonst irgendwas sind komplizierter als anderswo. Aber ist ja, aber das sage ich zum Beispiel, habe ich schon unserem Bürgermeister gesagt, aber ich glaube dem letzten, nicht dem jetzigen, habe ich gesagt, das ist ja schön, wenn unten das Industriegebiet die Gigabyte, die 1000 Mbit-Leitung hat, ja, die Gigabit-Leitung hat. Aber hier im Ort, hier müssen die Leute, die wollen Fernsehen, die wollen arbeiten, die Kinder haben Schule und so weiter. Wir brauchen auch hier im Dorf den entsprechenden Durchsatz, nicht nur draußen im Industriegebiet. Ja? Darum geht es eigentlich. Mir geht es eigentlich nur darum, ich hatte nämlich die gleiche Diskussion vor ein paar Monaten auch mit einer Dame, die das auch dann gesagt hat, irgendwo halt, ja, im Dorf und Sonstiges. Es geht gar nicht darum, dass ich jetzt jemanden unbedingt dann triggern will, der muss jetzt dann auf dem Dorf das in Kauf nehmen, dass er nirgendwo hinkommt. Aber einfach mal, da war nämlich der Gedanke gleich. Und das ist im Prinzip auch wieder, können wir zurück zur Arbeitswelt auch wieder kommen. Ja. Das macht, dass wir einfach mal über diesen Tellerrand, den Bekannten hinausdenken und nicht von unserer Perspektive, was kann ich jetzt in meinem Bereich, und das geht doch nicht, und da müsste ich doch, sondern wirklich mal überlegen, okay, was gäbe es noch, welche Möglichkeiten gäbe es, wo könnte ich in der Community Leute einbinden, wo kann ich kleine Firmen mit einbinden, weißt du? Ja. Einfach mal die Überlegung starten. Wenn es nicht funktioniert, kann ich sagen, okay, wir haben es probiert, aber es hat halt nicht geklappt. Ja. Überlegen wir was anderes. Und darum geht es, dass man einfach da, ja, mal... Bei bewusster Konsum sind wir ja glaube ich, grundsätzlich auf derselben Linie. Die Frage ist immer, was ist wirklich da und da machbar? Ne? Ich hätte wahrscheinlich schon seit 5 Jahren kein zweites Auto mehr, wenn es halt was gäbe. Ja? Mhm. Oder wir hätten vielleicht gar kein zweites gekauft vor 10 Jahren. Bei uns, wir kaufen ein Auto und es wird gefahren, bis es auseinanderfällt. Ja. Auto ist ein brandheißes Thema, immer sehe ich. Alles gut. Ja, nein, aber das auch geht klar, es geht kaum anders. Ja, es geht kaum anders, weil ich reise ja schon, wenn ich irgendwo anreise und ich bin jetzt lange nicht mehr geflogen. Zuletzt bin ich geflogen, ich glaube, vor 2 Jahren nach Amsterdam, ja, von Basel aus, glaube ich. Und ich fliege ja schon nicht mehr, aber was ich dann halt mache, ist, ich muss halt einen Tag vorher anreisen. Ja, es geht halt nicht anders. Ich muss mit der Bahn, wenn einer von mir entweder, egal eigentlich wann am Tag er von mir ein Seminar haben will, ich muss am Vortag anreisen, weil sonst kann ich nicht garantieren, dass ich da bin. Und selbst mit der Bahn kann ich es nicht unbedingt garantieren, aber dann müsste ich mich dann halt in den Mietwagen setzen, wenn irgendwie die Welt untergeht, ja, und die Bahn gar nicht mehr fährt. Ich denke, um da auch zurückzukommen, wieder halt, dass wir den Bogen wieder kriegen auch. Es geht ja wirklich eben um gemäßigten Konsum. Ja, genau. Das finde ich eigentlich als Ansatz gut, ne? Dass niemand dafür gewaltigt wird, irgendwas jetzt aufzugeben, dass wir jetzt nicht alle in Schutt und Asche rumlaufen und überhaupt nirgends mehr hinfahren. Ist ja gar kein Thema, darum geht es ja gar nicht. So eine Lebensqualität soll ja erhalten bleiben. Aber einfach doch mal gucken, okay, was muss jetzt? Wo kann ich vielleicht auch wirklich mich mal hinterfragen, wo bin ich eben auch im Prinzip so in meiner Komfortzone, in meinem Muster. Da ist mir jetzt schon im letzten Jahr wahnsinnig viel aufgefallen, wo ich mich dann auch selbst an der Nase packen konnte und sagen durfte, liebe Heike, ne? Wenn du doch als Vorbild unterwegs sein willst, dann kannst du das auch mal überdenken. Und da ist auch nicht bei allen Sachen das rausgekommen, dass ich da in der Situation schon bin, die der es sein möchte, sagen wir es mal so. Na, da muss ich auch immer an mir arbeiten und gucken, möchte mich aber auch jetzt nicht geißeln dazu, dass ich dann irgendwo in der Hütte im Wald ohne Wasser wohne. Also wie gesagt, alles in Maßen. Aber wenn das alle machen, dann haben wir schon mal, glaube ich, einen großen Schritt. Und dann, das ist eigentlich im Prinzip halt so der Ursprung, der philosophische Hintergrund von Bergmann. Ja, genau. Auch nicht, dass machen, was wir wirklich, wirklich wollen, sondern da geht es wirklich um Arbeit, um die Definition von Arbeit, also Arbeit, die ich wirklich, wirklich will. Ja. Ja, wir könnten noch lange an diesem Nachhaltigkeits-, also ich sage immer, solange sowohl Luisa Neubauer als auch Greta sagen, ja, es ist okay, wenn du mal fliegen musst, ja, sagen ja beide, ja, die sagen ja beide, wir wollen das nicht verbieten und wir wollen das auch nicht schämen, sondern wir wollen einfach, dass du darüber nachdenkst und vielleicht, toi, toi, toi, führt dieses Jahr oder das letzte Jahr doch beim einen oder anderen dazu, wirklich hat es den Trigger gegeben, mal über das eine oder andere nachzudenken. Aber so wie du sagst, wir haben jetzt mal einen philosophischen Hintergrund so ein bisschen angekratzt. Ich glaube, durchdringen kann man den auch nicht so auf der linken Backe. Aber jetzt ist ja die Frage, so wie du sagst, wir haben diese Zukunft der Arbeitswelt, Digitalisierung. Wir haben gerade diese, ich weiß nicht, ob das in der Schweiz auch so mittelsäglich geführt wird, diese Diskussion um Homeoffice. Also in Deutschland die Frage der Homeoffice-Pflicht, die die CDU dann, also die der Arbeitsminister Heil, SPD, wollte und die die CDU scheinbar weggeschossen hat und wo alle Arbeitgeberverbände sagen, um Gottes Willen, ja, kein Recht auf Homeoffice, wo aber dann plötzlich die Unternehmer jetzt plötzlich sagen, hallo, warum, also dass jemand, der an einer Maschine arbeitet oder ein Bäcker oder irgendjemand oder eine Verkäuferin, also jetzt Lebensmittelverkäuferin, alle anderen sind ja in Deutschland gerade im Lockdown, aber dass die in die Firma müssen, ist klar, aber warum muss irgendein Schreibtischtäter denn überhaupt in die Firma? Ja? Und also in dieser Diskussion einerseits, also die Frage der Schnittstelle, wie passt jetzt diese Philosophie einerseits zur Zukunft der Arbeitswelt, vielleicht können wir auch sagen Arbeit 4.0, um mal so nochmal ein Schlagwort unterzubringen. Wie passt das jetzt mit New Work wirklich zusammen? Was sind da die Voraussetzungen? Also ich möchte vor allem erstmal dieses Thema Homeoffice ist jetzt wirklich überall gegenwärtig, jetzt schon seit einem Jahr. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum das gerade so akut anfangs ganz mit Begeisterung jetzt inzwischen ins Negative, alle werden jetzt krank wegen Homeoffice, wo ich dann mal denke, so, ihr wisst aber schon noch, dass das unfreiwillig war, die Situation, und dass das jetzt in diesen Situationen, wo viele in der Küche sitzen halt oder sonstiges am Tisch nicht die Norm ist, das ist nicht der Hintergrund von Homeoffice, von neuen Arbeitsmodellen. Also das ist mal der eine Bereich. Eben, und da geht es ja wirklich um die Arbeit in den Firmen. Und beim Homeoffice ist es einfach immer noch eine neue Arbeitsform, flexibles Arbeiten gestalten können, sinnvolles Arbeiten, greift dann schon ein Stück weit wieder nebst des nutzerorientierten Arbeitens schon auch in ökologische Bereiche halt. Das heißt, ich kann entsprechend mir auch sparen, dass ich zum Unternehmen fahre, ne, in Rush-Hour-Zeiten und Ähnliches. Ich kann die Infrastruktur von zum Beispiel Dorfgemeinschaften wieder neu beleben. Ich habe gerade bei mir jetzt ums Eck, da hat es eine Begegnungsstätte von der evangelischen Kirche aus, und den habe ich jetzt angeboten, dass ich dort das Coworking quasi mit anbiete und einfüge halt. Win-win-Situation. Ich kann dann eben ein paar Meter laufen und bin im Coworking. Und umgekehrt kann ich dort auch Leuten das nahe bringen und denen zeigen, auch wie man Coworking arbeitet. Also wie das funktioniert. Das ist auch bei vielen erstmal, die stehen und wissen gar nicht, was sie machen sollen und haben da auch so ein bisschen so eine, ja, die ersten Schritte zu machen, überhaupt mal zu sagen, ich setze mich jetzt hier hin und mache jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht genau, was passiert hier eigentlich. Und denen die so ein bisschen anzuleiten. Und da greift New Work schon mit ein, überhaupt mal in dem Zusammenhang, dass wir uns Gedanken machen über Arbeit. Und natürlich geht eben das Bergmannsche New Work geht da tiefer, dass wir uns wirklich überlegen, bin ich in meinem Job überhaupt richtig? Will ich nicht was ganz anderes machen? Aber das ist ja eben wieder vom Ursprung her wirklich eher angedacht an die Leute, die zum Beispiel irgendwo am Fließband stehen, die wirklich Jobs machen, die jetzt auch nicht unbedingt Wissensarbeit machen, sondern eben eigentlich jetzt die zum Beispiel nicht ins Homeoffice könnten, ne? Auch wenn sie wollten. Und das sind halt die beiden Bereiche. Das kommt ja aus der Automobilbranche und das war damals ja Ende der 70er, wo die das Problem hatten durch die Automatisierung, dass klar war, dass 50% der Jobs General Motors war es, dieses Ursprungskonzept eigentlich, dass 50% der Jobs wegfallen, also 50% Arbeitslosigkeit alleine dort bei ihnen im Betrieb sonst vorrätig wäre. hatte ich zwischendurch eine Idee, habt ihr aber. Also ich hatte auch schon, das war auch so ein Gedanke, der mir kürzlich durch den Kopf zischte, zu sagen, eigentlich müsste es auch hier im Dorf so eine Art Office Center geben, ja, wo, weil es braucht ja nicht wirklich jeder einen Drucker. Also noch schlimmer als ein Auto ist ja ein Drucker, der ist ja noch seltener, noch weniger Minuten am Tag im Betrieb, ja. Oder halt irgendwie eine Infrastruktur oder eine richtig dicke Leitung oder was auch immer, ja, habe ich auch gedacht, aber habe ich gedacht, ich nerv unseren Bürgermeister, der ist übrigens unter 30, das ist zwar sehr angenehm, ja, aber es ist halt trotzdem halt der Typ, der dann halt eine Verwaltungsausbildung macht, ja, da kann man auch nicht mit allem landen. Ja, habe ich gedacht, da warte ich jetzt erst noch mal. Wenn jetzt noch 2 Jahre lang Corona-Krise ist, dann nach dem nächsten halben Jahr spreche ich ihn mal drauf an, ja, ob das vielleicht eine Idee wäre. Aber ehrlich gesagt, ich würde da gar nicht sein wollen. Ich bin lieber in meinem Büro. Ja gut, wenn du das hast und es gewohnt Ich bist und habe du halt die. arbeiten kannst, wohlgemerkt, das ist ja eine andere Geschichte. Und es geht ja darum, dass wir, es geht ja nicht nur um nur Homeoffice, deswegen finde ich das auch mit diesem, also Recht auf ist okay, aber ich mag immer alles lieber, was freiwillig ist, ganz klar, wenn man es einsieht. Auch die Unternehmensführung halt, wenn eben die Unternehmen das einsehen, dass es Sinn macht, auch fürs Unternehmen selbst Sinn macht, durch einen Austausch zum Beispiel. Und es gibt so viel verschiedene Möglichkeiten. Es geht einfach wirklich darum, die Flexibilität reinzubringen, den Mitarbeitenden, die die Möglichkeit haben, das anzubieten, aber die auch da ein Stück weit anzuleiten. Auch da geht es unter anderem darum. Es gibt Corporate Spaces zum Beispiel, die man auch in Coworking-Gemeinschaften anmieten kann. Das heißt, wenn das Unternehmen in der Großstadt irgendwie das Office hat, hat aber sehr viele Mitarbeitende, wäre jetzt gerade optimal im Außenbereich irgendwo, dass man sagt, okay, wir machen einen externen Standort in einem Coworking. Das heißt, wir mieten dort einen großen Raum an, ne, oder einen Teil vom Coworking Space und unsere Mitarbeitenden können da dort arbeiten gehen. Ne. Der Vorteil dort ist natürlich, also es gibt so viele Vorteile. Das ist, ne, die treffen andere Leute, sie treffen andere. Selbstständige sind es oftmals, aber auch Mitarbeitende von anderen Firmen. Das heißt, du kannst auch mal aus deiner Bubble raus, aus deinem Kanal raus und sagen, Mensch, ich habe jetzt gerade das Problem. Ich muss ja nicht direkt sagen, um was es geht, firmeninterner, soll man nicht ausbreiten, aber vielleicht doch mal einen Input bekommen, eine neue Richtung. Ich merke das ganz oft, sobald ich mal mit Leuten spreche, gerade auch diskutiere natürlich, die vielleicht jetzt nicht so 100% meiner Meinung sind oder auch vielleicht nicht innerhalb meines Bereiches sind, jobmäßig, dass ich plötzlich denke, warum bin ich da denn nicht drauf gekommen? Weil ich einfach zu sehr in meinem String war und es gar nicht, da gar nicht drauf gekommen wäre von selbst. Und das sind Sachen und so entstehen Innovationen und deswegen wird für mich auch Community immer wichtiger. Und die finde ich natürlich wieder nur in solchen Außenbereichen. Ja. Ich suche gerade, ich gucke jetzt gerade mal, ob ich das einigermaßen zügig finde. Ah, nee, das ist es nicht. Es hatte jemand, und ich meine bei Twitter, gefragt, Gründe gegen Homeoffice. Und ich hatte dann eine ganze Salve abgefeuert. Und ich versuche das jetzt gerade zu finden, weil wir sollen ja total gerecht sein hier. Also ich denke, es gibt so viele Gründe, warum Homeoffice eine gute Idee ist. Also auch viele Leute sagen ja, sie arbeiten mehr im Homeoffice, aber sie arbeiten ja unter anderem deswegen mehr im Homeoffice, also mehr Stunden, weil sie praktisch schon mal die Pendelzeit Willkommen, ganz eingespart haben. Und eventuell könnte man da mal eher dran drehen. Also wenn ich irgendwas verpflichtend machen würde, würde ich halt sagen, hey, du musst einfach die halbe Fahrzeit musst du den Leuten bezahlen. Und dann wirst du auch sofort ein Interesse haben, nee, ich finde es nicht, ein Interesse haben, dass die Leute entweder näher bei dir wohnen oder dass die eben von irgendwo anders arbeiten können. Ja? Und was hatte ich aufgezählt? Ich hatte gesagt, naja, also sozusagen informeller Austausch, Kreativprozesse, die jetzt im engen Ping-Pong vielleicht stattfinden, Zugriff auf einen ordentlichen Tisch, auf einen ordentlichen Stuhl, auf einen ordentlichen Drucker, auf eine dicke Leitung, auf, ja, also das im Wesentlichen dann, was war noch? Ja, natürlich, also jetzt mal, also ich glaube, dieses ganze Leadership- und Kontrollproblem, da müssten wir, glaube ich, alleine eine Stunde drüber reden, was da das Problem ist. So nach dem Motto, wenn ich nicht sehe, dass du auf dem Bildschirm starrst, dann glaube ich dir nicht, dass du arbeitest. Das ist ja sowas von 1920, keine Ahnung. Das ist ja, brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Aber also es gibt natürlich schon auch Punkte, wo man sagen muss, so wie du sagst, 24/7 oder 5/7 muss das nicht unbedingt sein, aber es sollte halt eine Option sein, die durchaus auch Vorteile hat. Also wir sind ja in der Entwicklung und ich habe natürlich, ich kann dir, also ich habe jetzt wirklich in den letzten Monaten so viel Diskussionen darüber geführt, über Homeoffice und habe auch wirklich mir das angehört und gebe auch selbst Workshops, Kaderworkshops für Homeoffice, auch für diese Führungsprobleme. Genau, Und habe dann Untertitel für die Deutschen, Kader gleich Führungskräfte. genau. Und ja, ich bin dann doch schon lange in der Schweiz. Genau. Und dann sind im Endeffekt kommen immer genau die gleichen Fragen und das sind ähnliche Fragen. Und ich konnte bis jetzt zum Glück immer die entsprechende Antwort finden, die auch dann nachvollziehbar war für die entsprechenden Personen. Das war nicht, weil ich so gute Ausreden habe oder Umreden habe, weil ich einfach lang genug im Thema bin inzwischen. Aber machen wir es doch mal so, machen wir es doch mal so rum. Gab es einen Fall oder gäbe es einen Fall, also jetzt jenseits von der Arbeit, die wirklich mit der Hand am Arm an einem Ort getan werden muss, zwingend, was haben Sie gesagt, die Studierenden dürfen zum Sezieren an die Uni kommen, die Medizinstudenten. Also abgesehen davon, in welchen Fällen würdest du jetzt sagen, wissen Sie was? Wir lassen das mit dem Homeoffice, das passt nicht zu Ihrem Unternehmen. Also gibt's so Fälle, wo Sie sagen, wo du sagst, das ist kein, das funktioniert nicht. Im Prinzip sind es erstmal Unternehmen, die ihre Kultur überhaupt noch nicht geändert haben. Die brauchen nicht mit Homeoffice anfangen. Das ist hinten bis vorne, macht keinen Sinn. Die Mitarbeitenden werden nicht glücklich werden und die Führungskräfte werden auch nicht glücklich werden. Das heißt, ich muss wirklich halt dieses New Work-Konzept als solches, wie es heute im Bereich der digitalen Transformation des Wandels genommen wird, wirklich ganzheitlich sehen. Ich hatte noch vor kurzem, ich habe jetzt gerade einen, den ich beim Masterstudium begleite, und der hat mir dann auch die Fragen gestellt. Da geht es ja mehr um agil und flexibel, und das ist eigentlich ähnlich. Alles andere, was ich starte, wo ich anfange, komme ich immer an Grenzen. Das heißt, ich kann das zwar abteilungsmäßig mal versuchen zu integrieren, reinzubetten, aber im Endeffekt werde ich immer an die Grenzen stoßen dort. Das heißt, wenn ich nicht eine entsprechende Führung habe, die das aufnimmt und das vorlebt, macht es keinen Sinn, weil dann habe ich die Kontrolle oben. Wie will ich denn, wenn ich unten sage, irgendwie, ich mache jetzt Homeoffice und ich will mich von diesem Kontrollding befreien, wenn ich aber selbst Vorgesetzte habe, die mich dann kontrollieren, wenn ich so in der mittleren Führungshierarchie bin, ist es schlecht. Die Mitarbeitenden schon mal dreimal nicht, wenn die merken, da ist keine neue Unternehmenskultur da, keine Vertrauenskultur da. Also da geht es eigentlich los. Es wird nicht funktionieren, wenn ich das nicht von vornherein in meinem Unternehmen den Mitarbeitenden klar gemacht habe und vor allem auch den Führungskräften klar gemacht habe, dass wir einfach eine neue Kultur brauchen. Und weil wir vorher über Social Media geredet haben, da ist es doch genauso. Also ich kann doch eigentlich nur einigermaßen unbefangen auf das Thema Social Media zugehen, wenn das auch zur Kultur in meinem Unternehmen passt, zur Kommunikationskultur, zur Fehlerkultur, zum nicht-hierarchischen Miteinander und so weiter und so fort. Aber da stellt sich jetzt mir die Frage, was ist Henne und Ei? Also ich frage mich natürlich selber, ich meine, ich bin jetzt seit 88 online, ja, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie ich wäre, wenn ich das nicht wäre, ja. Aber da frage ich mich halt, was ist Henne und was ist Ei? Also wenn ich jetzt, so wie ich jetzt, einfach ewig online kommuniziere, das verändert natürlich meine Sicht auf die Frage, wer ist eigentlich der Schlauste, der irgendeine Frage beantworten kann oder sowas, ja. Und kann ich praktisch sagen, so, wir ändern jetzt, also das ist jetzt naiv, aber weiß, wie ich es meine. Ich ändere jetzt mal die Kultur und dann können wir auch New Work machen. Oder muss ich das irgendwie, muss ich da irgendwie Lernprozesse anstoßen, damit sich das so gegenseitig, ich stelle mir das so vor, dass ich das so vielleicht gegenseitig hochschaukeln kann. Ja, es gibt auch schon diese Graswurzelinitiativen auch halt, dass wirklich die Mitarbeitenden anfangen, das einzufordern ein Stück weit. Und natürlich ist es umso besser, wenn es quasi das Sandwich, wenn es von beiden Bereichen kommt, umso besser ist das. Aber ich kann natürlich unten was nicht leben und ich kann auch nicht, meiner Meinung auf jeden Fall, ich habe die Erfahrung zumindest noch nicht gemacht, dass es funktioniert, dass unten dann die Revolte quasi angefangen wird und dann irgendwann der Oberindianer sagt, ist in Ordnung, jetzt mache ich das dann auch so. Also wie gesagt, mir ist noch kein Unternehmen bekannt, wo das funktioniert hat. Das Einzige ist halt, dass du vielleicht dann im Verwaltungsbereich irgendwelche Leute hast, die da mitreden können, das sehen und dass dann vielleicht jemand, der eine Blockade dort, eben in oberen Hierarchien, eine extreme Blockade darstellt, den Hut nehmen muss. Das wäre die unschönere Situation, wie es eigentlich wirklich funktionieren kann. Und es braucht einfach lange. Es ist eine Entwicklung und es ist vor allem ist es kein Prozess. Es ist nicht abgeschlossen. Das muss immer im Hintergrund sein. Das heißt, in vielen Firmen wäre das Einfachste wahrscheinlich, wirklich mal die Führungselite rauszunehmen, die in diesen Seilschaften oder durch Seilschaften dorthin gekommen ist. Ich hatte vorhin noch einen Call, der dorthin gehend auch sehr spannend war. Genau das ist oft das Problem, dass die in Führungspositionen kommen, die unter normalen Umständen nicht von ihren Mitarbeitenden dorthin gewählt werden würden. Und das sind auch meistens die, die Blockaden darstellen, weil die wissen das, die krallen sich dann auch in ihrem Stuhl fest und das sind die Leute mit dem Statushintergrund. Und die bekommst du in der Regel auch nicht dorthin, dass sie einen Wandel ihrer Kultur vollziehen, weil sie schon mit ihrer Führungsrolle als solches in dem Moment überfordert sind. Ja. Das heißt, da braucht es ganz, ganz viel Weiterbildung, es braucht ganz viel neues Lernen, eine Offenheit. Es gibt da ganz viele Sachen, diese Achtsamkeitsgeschichten zum Beispiel. Und da hat es dann viele, die sagen, ja, wir setzen uns doch jetzt nicht dahin und machen jetzt hier um und sind da jetzt alle mal ganz lieb zueinander. Sorry, doch, darum geht's. Auch mal auf sich selbst zu gucken. Das vergessen auch viele, gerade in solchen Führungspositionen, dass sie nicht nur schauen, wie sie mit den Mitarbeitenden umgehen und wie sie nach oben wirken, sondern auch, dass sie auf sich selbst schauen und gucken, was ist überhaupt für mich relevant? Bin ich überhaupt in dieser Rolle auch richtig? Da gibt es ganz viele Denkprozesse, die anzusetzen wären. Und das kann ich natürlich nur erreichen, wenn ich da jemanden habe, der mir was zu sagen hat und der das auch macht. Muss ich ganz klar sagen. Ja? Da haben wir früher, also in den Urzeiten von Social Media, haben wir das identifiziert und haben, oder jemand hat es identifiziert, ich konnte das nachvollziehen, die haben gesagt, Social Media Projekte, also damals ging es um Blogging-Projekte, in Unternehmen können nur gelingen, wenn praktisch jemand von relativ weit oben in der Hierarchie, in der Regel Geschäftsleitung oder Co-Geschäftsleitung oder so, also aus dem Führungsteam, wenn jemand da vorne weggeht und anfängt zu bloggen. Ja, es gab ja mal so ein Vice President von General Motors, der halt gebloggt hat. Der hat die Sachen an seinem BlackBerry geschrieben, hat sie seinem Team geschickt. Die haben sie nochmal überarbeitet. Klar saß der nicht im WordPress-Formular und hat es dann online gestellt. Ja. Und klar hat dann nochmal jemand drüber geguckt, aber der hat es halt gemacht und der hat es verstanden gehabt und der wurde natürlich dann auch entsprechend rumgereicht. Und da ist es auch so, also ich versuche jetzt gerade das. Also ich bin auch gerade mit einer größeren Institution dabei, da hatte mich die Organisationsabteilung angesprochen, ursprünglich wegen was anderem. Dann habe ich gesagt, dann erzählten die so, ja, bla bla bla, Digitalisierung, wir wollen die Leute da fit machen. Und dann habe ich gesagt, wie wäre es denn mit einem Barcamp? Und dann sagten die, oh ja, alles super, ja, wir machen Barcamp. Ne? Und dann habe ich halt gesagt, naja gut, momentan ist ja Barcamp schwierig. Und die haben gesagt, ja, es wäre auch irgendwie, können wir das einen halben Nachmittag machen? Sage ich, nee, halber Nachmittag für ein Barcamp geht nicht. Dann habe ich denen ein Eventformat gestrickt, was eben auch so ein bisschen Open Spacing war, was so Barcamp-Methodiken zusammengebracht hat mit einem Format, das heißt Lean Coffee. und so weiter. Ja, also ein referentenfreier Austausch. Du hast bei einem, also das war praktisch ein Pilot-Event, wo du damals dabei warst, dieses Let's Talk New Work. Das wär sozusagen, das war für mich als Übungsfläche auch gedacht. Und ich mache jetzt auch nochmal ein Let's Talk über Corona Business Learnings. Das wird es demnächst, also ist eigentlich schon online, ja, genau, auch bei Xing Bodensee. Auf jeden Fall. Und dann am Schluss war es dann ein Event mit zwei Referenten. Ja. Und eine Person, die da jetzt involviert war, die hat jetzt, ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber die war dann auch nicht so zufrieden mit diesem Format. Mhm. Das ist genau das Thema. Also anders gesagt, man kann, wenn man solche Dinge von unten ausreichend in Gremien kaputt diskutiert, kann man Leute auch sehr ordentlich demotivieren. Das ist der Punkt. Und ich fand es sehr spannend, weil ich hatte zum Beispiel Ende 2019 einen ganz kurzen Sprint, nenne ich es immer, auch mit einem relativ jungen Unternehmen, die mich ein paar Sachen da gefragt haben, ob ich sie begleiten kann. Und die haben aber schon, die waren schon relativ weit in ihrer Struktur eben. Das ist bei Startups immer noch viel einfacher, weil die halt diese ganzen verstaubten Strukturen nicht haben. Ja. Und die hatten halt wirklich einen Raum eingerichtet, schon gemeinsam besprochen auch, so als Ruheraum mittags. Ja. Und da habe ich auch gedacht, okay, die sind jetzt alle noch wirklich so Generation Y und drunter und dachte, das wäre kein Problem. Aber es hat sich wirklich niemand hingelegt, bis sich der CEO selbst, was weiß ich, 32 war, der sowas halt hat, sagte, ich musste wirklich mich das erste Mal mittags in diesen Ruheraum begeben. Vorher hätte sich da keiner hingelegt, sagte, wir hätten jetzt noch 5 Monate, hat ihn ungefähr, wäre der immer noch, da wird sich niemand aufhalten. Und er hat das dann gemacht und dann war das auch okay, das war quasi das Zeichen, jetzt können wir auch. Also ich habe mich gewundert eigentlich, dass selbst bei der jüngeren Generation das noch drin ist, dass dieses Vorleben so wichtig ist. Aber andernfalls, die haben es ja auch wieder vorgelebt bekommen von ihren Eltern und von irgendwelchen Mediatoren oder von irgendwelchen Lehrern, wie auch immer halt, was ihre Vorbilder auch dann waren. Also woher soll es kommen? Also muss ich es lernen? Und das ist eigentlich der Punkt für mich halt. Wir beide, ich glaube, ich darf dich da mit zu den Boomern oder zumindest zu den zum Übergang, ich weiß es nicht genau, ist ja auch egal, mitsortieren. Mein Boomer, ich bin Generation X. Du bist schon X, okay. Also noch X. Genau. Ich bin noch auslaufender Boomer, ja. Aber ich sage jetzt mal, ich finde es schon ein bisschen problematisch, ja, also ich mache mich da auch ein bisschen drüber lustig, weil ich twitter dann immer mit dem Hashtag Boomer-Fragen, ja, wenn ich dann mal eine Frage habe. Aber ich finde es dann manchmal schon so ein bisschen zweifelhaft, wenn einem die Y und Z, und über die werden wir jetzt eh gleich noch reden müssen, dann so ein Okay-Boomer entgegenschleudern, ja. Also gut, es mag sein, dass die also im Gegensatz zu mir, wo ich ein Jungboomer bin, aber die Altboomer, das mag vielleicht ein echtes Problem sein. Aber ich meine, wenn wir, und da zählen die Xer natürlich auch mit dazu, wenn wir das mit dem Netz und dieser Denke und so nicht vorangetrieben hätten, dann würde jeder, was weiß ich, wenn sobald das Kind sagt, ich arbeite jetzt in einem Startup, würde man sagen, du bist nicht mehr mein Sohn oder meine Tochter. Ja, also ich meine, also weißt du, was ich meine? Also im Prinzip kann man ja sagen, diese Netzkultur, die momentan herrscht, die hat ja sozusagen meine Generation und die Generation X, die haben das ja mit vorbereitet, damit das überhaupt so. Ich muss dir ehrlich sagen, also ich kenne 35-jährige Boomer. Ja. Wenn man nach dieser Definition gehen würde. Und deswegen, das sehe ich auch, ich habe halt schon auch so meine Vorträge, die dann halt Generationen anbetreffen, die gleise ich zwar auch so auf, habe das aber im letzten Monat noch immer mehr mitbekommen, wo ich wirklich dann auch eine Studie nachgelesen habe, wo das in der Regel auch nach diesen Aufgleitungen, was die machen und was anders ist, 50-50 ist, also von da ab her. Und ich kenne sehr viele, die wirklich so Mitte 30 sind, wo ich dann mit denen in irgendwelche Themen komme und denke, wie alt seid ihr jetzt? Moment, was ist das? Also du kannst danach gar nicht gehen. Ich habe andere auch im Geschäftsbekanntenkreis, sage ich mal, die sind Richtung 70 und plus und haben komplett eine neue Denke. Irgendwie halt meine Mutter sehe ich, wenn ich denke, was, woher weiß die das? Also, ne, das sind Leute, die neugierig bleiben, die auch wirklich da am Puls der Zeit sind und die, ja, Growth Mindset, die weiterdenken können, die offen sind für neue Denkensweisen, die wirklich sich auch so viel mit den Themen beschäftigen und dabei auch neugierig bleiben und auch zulassen, dass andere vielleicht ihre Ansichten anbringen können und dass man da auch wirklich mal drüber nachdenkt und sagt, okay, bin ich vielleicht jetzt auf dem falschen Gleis? Ne? So, und jetzt aber trotzdem noch, jetzt tun wir mal so, als wenn diese Generation, also ich sage auch immer, ich bin so lange online, da ein Y-er und ein Z-er, die sind halb so lang online wie ich, ja, oder ein Viertel oder ein Zehntel, keine Ahnung. Aber das, was wir jetzt vorhin diskutiert haben, sozusagen diese kulturellen Voraussetzungen für sowohl New Work als auch, ich sage jetzt mal kurz, Arbeit 4.0, also sozusagen digitalisierte Arbeit, wenn die nicht gegeben sind, werden diese Unternehmen überhaupt noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, die sozusagen zukunftsfähig sind? Also die finden dann vielleicht 35-jährige Boomer, sage ich mal, oder 30-jährige Boomer. Ich habe auch in der Karriereberatung habe ich auch Leute, die machen Studienabschluss. Ich sage ihnen, ich zeige dir mal, wie du bei Xing Recruiter triggerst. Und dann sagen die, nee, ich möchte mich auf Stellen bewerben, die ausgeschrieben sind, möglichst auf Papier, ja, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ja. Also das sagen sie jetzt nicht unbedingt, aber so ungefähr, ja. Wo ich dann auch denke, sag mal, in welcher Welt lebst du eigentlich, ja? Aber werden diese Unternehmen, kann das funktionieren, dass die dann noch erfolgreich sind, dass die dann noch Mitarbeiter kriegen, die ja innovativ und zukunftsgewandt denken können, weil wenn sie das nicht können, ja klar, dann gehst du bei Corona 23, gehst du halt dann den Berg runter, ja. Also, oder bei der nächsten Krise, ist da vollkommen egal, wie die Krise heißt und wodurch sie ausgelöst wird, die wird kommen. Und wenn du dann lauter Sesselklammerer hast, dann wird das doch nicht, dann sind die doch weg. Also ich muss ja kein Zukunftsforscher sein, ich brauche auch keine Glaskugel, um da ganz klar auch behaupten zu können, nein, das werden die nicht überleben. Wir hatten ja die Firmen halt, die an Innovationen auch vorbeigegangen sind. Kodak kennen die jüngeren Generationen gar nicht mehr zum Beispiel. Nokia the same procedure, die jetzt versuchen nochmal mit irgendwie Ach und Krach Sachen hochzubringen. Das sind Firmen, die dann wirklich gedacht haben, wir sind so sicher mit dem, was wir tun und wir werden das schon richtig machen, weil wir haben es ja so weit geschafft, weil wir das so gemacht haben. Dass ich aber die Geschwindigkeit, das ist dann schon das Thema momentan, die Schnelligkeit und die Geschwindigkeit durch natürlich die Digitalisierung so extrem verändert hat und eben auch nicht linear wirklich vorankommt und dass auch die Generationen trotz allem natürlich andere Bedürfnisse haben und da sind es dann halt schon Digital Natives. Und du hast wohl recht, dass wir zwar länger im Netz sind und da auch sehr, sehr lange unterwegs sind, aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich sehe, wie eine Generation Z mit einem Smartphone umgeht, wie die lesen, sie können das gar nicht aufgenommen haben, die sind da schon anders unterwegs. Nicht länger als wir und vielleicht in vielen Bereichen kennen sie die Hintergründe gar nicht, was wir vielleicht noch kennen, weil wir das von der Basis her kennen, also bin ich auch dabei. Aber trotzdem, das Bearbeiten an sich, dieses Intuitive, was sie haben, das können wir gar nicht nachvollziehen. Ich sehe meinen. Der Fernseher ist ganz witzig. Ich habe, als ich meinen Sohn anfing, zu Barcamps mitzunehmen, keine Ahnung, wie alt er da war, 14, 15, haben wir immer so Ask the Digital Native Sessions gemacht. Ja? Also wir sind zusammen in die Session gegangen und die Leute haben ihn ausgequetscht, wie er das Netz verwendet. Ja? Und das fand ich ganz lustig. Es war beim Barcamp Schweiz, also in Zürich, wurde er dann gefragt, wo liest du Nachrichten? Und dann hat er so ein paar Dinge beantwortet und das Gesicht von dem anderen ist immer weiter entgleist, weil er halt eigentlich nur darüber geschrieben hat, wo er irgendwelche Games-News herkriegt. Ja? Und dann habe ich dann, als er mein Sohn fertig war, habe ich gesagt, hast du jetzt gemerkt, dass der deine Frage überhaupt nicht verstanden hat? Ja, weil mein Sohn gar nicht auf die Idee gekommen wäre. Gut, zu der Zeit hat er sich auch weniger für Politik interessiert als jetzt. Aber auch jetzt bezieht er seine Nachrichten, glaube ich, nicht von der Spiegel-Startseite, ja? Sondern er hat halt sein Subreddit Politik Deutschland oder irgendwas, wie auch immer das heißt. Und da zieht er die Sachen her und aus Twitter. Ja? Also jedenfalls ist das das, was er mir erzählt. Entweder sagt er mir, da hat einer was getwittert, wobei er den Tweet wahrscheinlich dann auch eher in einem Subreddit gesehen hat. Oder er sagt, ja, bei Reddit war da, haben sie da das und das diskutiert. Ja? Also der hat jetzt schon eine komplett andere Art, News zu ingestieren, hätte ich beinahe gesagt, als früher. Und ich habe das immer, wenn ich Journalist, habe noch eine Weile lang Journalisten geschult und habe zu denen immer gesagt, das können Sie sich abschminken, dass jemand auf die Startseite von Ihrer Zeitung geht. Ich hole meine News aus dem Mix meiner Kreise, die diese News in meine Timelines spülen. Und wenn ich die da nicht sehe, dann finden die für mich nicht statt. Ich gehe doch nicht auf die Startseite, jetzt in meinem Fall Regionalzeitung Südkurier.de. Ich habe keine Ahnung, wann ich da zuletzt auf der Startseite war. Wenn überhaupt, klicke ich im Newsletter auf irgendwas, was über mein Dorf ist. Ja? Ist natürlich, wie gesagt, das ist natürlich auch die Gefahr, ne? Dass diese Bubble-Geschichte, das merke ich ja auch halt. Deswegen versuche ich schon immer auch da zwischendurch mal da wieder rauszukommen. Ich bin halt eben auch, was das anbetrifft, 98%, glaube ich, inzwischen digital. Bis auf wenige Bücher, die ich dann auch selten gelesen bekomme, weil ich einfach im Netz zu viele Artikel auch finde. Ne? Ich habe extra welche hingelegt, aber ja, irgendwann komme ich dann doch mal. Das ist alles hier nur Deko, ja, also zur Sicherheit. Ne? Das ist nur ausgedruckt und hingeklebt. Ausgedruckt, sind gleich beim Thema. Aber eben genau das meine ich, Oliver, dass halt eben, es ist, die gehen anders mit digitalen Medien um, als wir das tun halt. Da wird keiner aber, Ort. Ja, so wie du sagst, sie sind schmaler aufgestellt, sie kennen die Hintergründe nicht. Aber aus meiner Sicht ist das natürlich schon ein Problem, weil wir beide wissen, um kreativ zu sein, brauche ich eine gewisse Tiefe und eine gewisse Breite. Sonst kann ich, also wenn mein System zu klein ist, kann ich, nützt auch nichts außerhalb vom System zu denken, weil ich dann nicht auf ausreichende Lösungen komme. Also ich habe ein paar Mal so Artikel geschrieben, der Digital Native als Mangelwesen und so weiter und so fort. Ich bin dann sogar von der Österreich-Variante von dpa, glaube ich, zweimal interviewt worden und durfte irgendwelche Soundbites zu irgendwelchen Artikeln, also jetzt nicht, also Textbites in dem Fall zu irgendwelchen Artikeln beisteuern. Aber ich glaube, das ist leider, und das wirst du wahrscheinlich auch sehen, es ist oft immer noch so, als wenn das in einem Unternehmen das irgendwie so ist, dass man sagt, ja, wir müssen irgendwas mit Internet machen, wer sind denn hier unsere jüngsten Mitarbeiter? Ja, und dann kriegen die das auf den Tisch. Und die fühlen sich... Der Mix macht es trotz allem. Und der Mix macht es, dass man wirklich halt da... Man muss da ein gemischtes Team machen, weil die jungen Mitarbeiter, die fühlen sich oft... Ich habe einmal ein Unternehmen beraten, die junge Mitarbeiterin, das war zwar eine Online-Marketing-Frau, aber die hatte mit Social Media überhaupt nichts am Hut. Ja? Und die hat so gelitten, das hast du ihrem Gesicht angesehen, die hat dann auch gekündigt, ja? Abgesehen davon, dass sie von Berlin an Bodensee gekommen war, was an sich schon ein Schock ist. Und dann sollte sie nicht nur Online-Marketing machen, sondern auch noch Social Media. Aber wie auch immer, aber es den jüngsten Mitarbeitern zu geben und die alleine zu lassen, guter Punkt, ist ganz falsch. So, was, jetzt sind wir schon über eine Stunde dran, was war trotzdem sehr kurzweilig war, aber was würdest du sagen, was geben wir den Leuten noch mit auf dem Weg in die neue Arbeit, /New Work? Gut, für mich ist das Wichtigste, der wichtige Rezept eigentlich halt wirklich, dass wir offen bleiben, dass wir uns eben wirklich vernetzen und Ideen auch von anderen mitholen. Ich finde da Firmen ganz toll, die auch außerhalb ihres Office zu anderen Unternehmen gehen und sich anschauen, was die machen. Auf jeden Fall, dass die Führung, die das ja weitergeben soll, sich weiterbildet als erstes und nicht wie jetzt. Das ist halt wirklich das Thema, was ich gerade mitbekomme. Ich bin auch gerade am Schreiben dazu. Ich habe einen Artikel geschrieben, bei LinkedIn habe ich gerade auch einen stehen, weil ich das ganz brisant sehe im Moment. Wie will jemand, der keine neue Arbeit als solches für sich gelernt hat, der nicht weiß, wie er dieses New Leadership, das sind immer schöne Buzzwords, wie er das machen soll, der kann ich von jetzt auf morgen, wir sind nicht bei Harry Potter, da kann ich sagen, wie jetzt machst du mal jetzt hier, ne, neue Arbeit und jetzt wirst du mal eine Vertrauenskultur hier schnell aus dem Boden stampfen und erklär das deinen Mitarbeitenden. Der muss ja irgendwo erstmal angeleitet werden und der muss selbst erstmal wirklich neue Management-Konzepte, wie das jetzt eben funktionieren soll, bekommen. Und die meisten Führungskräfte sind im Moment überfordert. Die meisten wissen nicht, wie sie auf Distanz jetzt ihr Team führen sollen, insofern es überhaupt ein Team ist, weil oftmals hast du ja meistens das Büro voller Mitarbeitenden. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es ein Team ist. Das heißt, sie müssen jetzt ganz, ganz viel neu lernen und die Zeit war noch gar nicht. Und da müssen wirklich Unternehmen jetzt erstmal rangehen und dann wirklich neugierig offen bleiben, neue Methoden ausprobieren und sich wirklich inspirieren lassen. Das ist eigentlich so mein Appell momentan auch an die Unternehmen, die das schon gemacht haben. Und wir haben viele in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich. Geht raus als Vorbilder, seid präsenter und schreibt Artikel, geht wirklich in die Medien rein und Social Media, dass wirklich andere Unternehmen merken, hey, es gibt viel, viel mehr, als wir denken und nicht nur die Großen, weil dann sagt man klar, SAP, die können das ja oder weiß nicht, wer da noch alles gerade unterwegs ist, irgendwie Roche und Siemens, vielleicht, aber da sind ja auch ein Bereich. Vielleicht an der Stelle auch als Tipp, ich weiß es nicht, logischerweise haben wir es nicht abgesprochen, weil wir keine Vorgespräche führen zu diesen Talks. Also ich finde eine ganz gute Quelle die New Work Awards von Xing, weil die überall rumscouten, also da kann man sich wohl auch bewerben einerseits, aber ich glaube, die scouten auch ein bisschen rum, wo Unternehmen sind, die Dinge einfach mal anders machen. Und da würde ich Leuten empfehlen, da mal reinzugucken und da mal sich die Firmenporträts anzugucken. Ich war auch schon mal in einer Firma, die dort ausgezeichnet worden waren. Die hatten mich dann zu einem zum Thema, wie benutze ich besser Xing, hatten die mich da mal in so einen Unternehmerkreis reingeholt. Also die waren auch Gastgeber von einem Unternehmerkreis. Den Tipp würde ich mal geben. Und da kann man sich locker die Preisträger und Preisträgerinnen der letzten 5 Jahre einfach mal angucken und kann mal angucken, was passiert eigentlich bei Unternehmen, die die 4-Tage-Woche einführen oder was passiert eigentlich bei Unternehmen, die erstmal alle Manager rausschmeißen und die Teams neu organisieren oder die Teams neu organisieren und am nächsten Tag kündigen alle Manager und solche Dinge. Ja. Also das lohnt sich durchaus und lustigerweise würde ich wetten, dass bei jedem im Umkreis von 50 oder 100, spätestens 100 Kilometer, aber 50 Kilometer so ein Unternehmen auch existiert. Ja, mit Sicherheit, genau. Wenn man mal hingehen kann und dann mal mit den Leuten Kaffee trinken kann und sagen kann, wie macht ihr das eigentlich? Ja, oder man macht es per Zoom, weil wir ja momentan in Deutschland noch weniger raus können als ihr Schweizer noch. Genau, die stille Revolution darf ich euch da noch mit an die Hand geben. Und Musterbrecher, der Film mit Sicherheit nochmal. Eben wirklich Xing, die Awards habe ich gesehen. Ich glaube, Augenhöhe, gibt es noch einen Film, oder? Bitte? Gibt es nicht noch einen Film, der heißt Augenhöhe? Genau. Also sind einige halt wirklich auch mal gucken unter New Work und Videos. Auf YouTube gibt es etliches halt. Wir haben bei LinkedIn auch eine New Work-Gruppe. Da könnt ihr auch gerne reinkommen, wer das mitbekommt, wer da Lust und Laune hat halt. Wir werden das nochmal anfangen jetzt halt. Insgesamt eine New Work-Gruppe. Da gibt es, wie heißt es, Arbeit, Leben, noch irgendwas. Da gibt es also auch eine Xing-Eigen. Genau, Xing hat es auch einige. Also bei Xing ist praktisch ein Hub für so New Work-Themen. Ja, also gibt es in allen guten Business-Netzwerken gibt es da entsprechende Infos. Genau. Da können wir uns. Ansonsten könnt ihr euch gerne an mich wenden, halt, wenn es irgendwelche speziellen Fragen gibt. Ich habe auch einige Artikel auf Morse Digital auf der Plattform. An der Topsoft habe ich immer wieder Artikel drin. Ich habe jetzt eine Blogpost-Anfrage von Factro in Bochum und habe immer zwischendurch irgendwelche Sachen, die ich bei mir auf der Webseite auch. Ja, und Heike auf LinkedIn und Xing natürlich nicht vergessen. Genau. Was mir bei Xing und LinkedIn fehlt, bei beiden, ist diese Funktion, die ich sowohl bei Twitter als auch bei Facebook habe, also bei den Personenprofilen, dass ich sagen kann, ich will immer ein Alert haben, wenn jemand was postet. Ja. Weil das finde ich ein bisschen störend, weil dann muss ich immer darauf vertrauen, dass der Algo mir das reinspült. Ja? Also wenn jetzt 20 Mal was von Heike geliked hat, dann sieht er auch häufiger was davon. Ja? Aber die Funktion fehlt mir sowohl bei Xing als auch bei LinkedIn, so eine Art Alert-Funktion. Ja. Da muss man sich dann halt einen Reminder setzen und einmal alle 2 Wochen vielleicht reingucken, was hat die Person jetzt gepostet. Das empfehle ich dann immer. Ja, du kannst es zwar auch teilen im Netzwerk, aber ich mache das nicht so gerne, dass ich den Leuten das aufdrücke. Also ich finde das immer besser, wenn die freiwillig sich die Artikel, die Informationen abholen kommen, dann weiß ich, dass es... Ja, aber man kann es ja schon ins Netzwerk teilen, weil ich sage immer, man kann so viel teilen, wie man will, weil es wird ja nur den Leuten reingespült, wo zumindest der Algorithmus denkt, dass sie das sehen sollten. In diesem Sinne, liebe Heike, vielen Dank. Fröhliches, bei euch schneit es auch, oder? Noch es mehr? Schneit ohne Ende, ich weiß nicht. Also ich habe heute auch schon einmal geschippt und ich hoffe, dass ich am Nachmittag mal meine Kinder nochmal rausscheuchen kann zum Schippen. Liebe Leute, lebt lange und in Frieden, möge der Saft mit euch sein. Bye bye, wir freuen uns über Däumchen nach oben. Wir freuen uns, wenn ihr dieses ganz kurze Video teilt wie die Hölle und so weiter und so fort. Bleibt gesund. Genau, bleibt gesund. Ja, was wollte ich sagen? Ja, Kanal abonnieren, bla bla bla. Ihr wisst ja, Glocke drücken, was man alles so macht. Okay, bye bye. Ciao, danke.